ever heard. It's going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst hier bei Radio Helsinki. Heute zu Gast ist Robert, der uns viel Spannendes erzählen wird über Israel. Dieses Land steht auch heute hier im Fokus. Sprechen gibt es jetzt wie immer natürlich bei uns die wichtigsten Fakten. Und zwar beginnen wir gleich mal. Zwar, wir wissen alle, Israel, das ist ein Land, das fasziniert seit Jahrhunderten die Leute. Es war im Mittelalter das Zentrum der Welt, Jerusalem. Bis heute hat sich daran eigentlich gar nicht so wenig geändert. Alle drei großen Weltreligionen treffen sich dort. Man fühlt sich dort auch irgendwie im Mittelpunkt der Welt. Es wirkt so, als würde hier quasi die Welt sich treffen. Was natürlich nicht immer konfliktfrei verläuft. Jetzt haben wir die allgemeinen Fakten zu Israel. Da kann man mal sagen, natürlich liegt Israel im östlichen Mittelmeerraum. Die angrenzenden Staaten, das heißt die Nachbarländer, sind im Norden Syrien, Libanon, dann im Osten haben wir dann Jordanien, im Westen das Mittelmeer und im Süden Ägypten. Die Fläche Israel hat 21.671 Quadratkilometer, damit man einen Vergleich hat, das ist ungefähr so groß wie Hessen. Und in einer Nord-Süd-Ausdehnung hat das Land ca. 420 Kilometer. Die Ost-West-Ausdehnung ist aber nur mindestens 20 und maximal 116 Kilometer. Also ein sehr von Nord nach Süden gezogener von Nord nach Süd gezogenes Land. Es gibt 7 Millionen Einwohner, davon sind 5,3 Juden, Araber 1,4 und nicht-arabische Christen 0,3. Die Bevölkerungsdichte ist zum Beispiel 338, in Deutschland ist sie zum Beispiel 231. Die größten Städte sind natürlich die Hauptstadt, das heißt, das ist Jerusalem, gefolgt von Tel Aviv und dann kommt Haifa. Generell kann man sagen, das Land besteht aus 6 Distrikten und so weiter, das sind so wichtig. Amtssprachen gibt es generell, ist Neuhebräisch und Arabisch. Diese sind beide offiziell auf den gleichen Stand, also auf den gleichen Rang. Und von der Religion her kann man sagen, 76% sind Juden, 15% Muslime, Christen 2,1% und die Drusen knapp 2%. Und ja, wenn man sagt, das Land ist sehr vielseitig, was die ganze landschaftliche Form anbelangt, da kann man sagen, dass es im Norden eher ein Gebirgsland ist, das heißt, die Gegend wird Galiläa genannt, und dort herrscht auch ein relativ raues Gebirgsklima, während dann Richtung Süden und vor allem entlang der Mittelmeerküste das Mittelmeerklima kommt und geht abgetrennt vom restlichen Land, von diesem Mittelmeerklima wird es durch einen langgezogenen Bergrücken und hinter diesem Bergrücken ist es eher trocken, das ist eher das Wüstenklima des Nahen Ostens, während es direkt am Mittelmeer auch relativ viel regnet, vor allem im Winter. Im Sommer eher weniger, da herrschen ausgedehnte Hochdruckfelder. Der höchste Berg ist der Meron mit 1208 Meter oder aus israelischer Sicht der Mont Hermon mit 2248 Metern. 2200 ist in Österreich eigentlich auch schon ein ziemlich hoher Berg. Und generell kann man sagen, dass ziemlich interessant, auch der tiefste zugängliche Punkt, den es auf dieser Erde gibt, der liegt auch in Israel. Und zwar entlang des Toten Meeres, wo man trockenen Fußes bis auf 213 Meter unter dem Meeresspiegel gehen kann. Und das ohne, wie gesagt, ohne nass zu werden. Und natürlich liegt dort auch das Tote Meer, wie bereits erwähnt, weltweit bekannt für seinen hohen Salzgehalt. Vielfältige Landschaft also, von Norden nach Süden. Und Robert wird uns hier noch erzählen, was er von dieser tollen Landschaft da in diesem einen Jahr gesehen hat. Jetzt gehen wir aber zu einem sehr spannenden Kapitel, meiner Meinung, und zwar zur Geschichte Israels. Und die hat Markus für euch. Ja, und zuerst kommen wir zum Thema, woher der Name Israel überhaupt kommt. Und zwar der Name Israel war ein Ehrenname Jakobs aus dem ersten Buch Mose im Alten Testament der Bibel. Jakob sowie sein Großvater Abraham und sein Vater Isaac gelten als Stammväter des Volkes Israel. Die Nachkommen Jakobs erhielten seinen Ehrennamen, Israeliten oder auch das Volk Israel. Auch das Land, in dem sie lebten, wurde so genannt. Israeliten oder Juden ist nicht nur die Bezeichnung für die Bewohner eines bestimmten Landes, sondern gleichzeitig auch eine Religionszugehörigkeit. Die Juden betrachten sich selber als Volk Gottes und sind damit ein Volk. Und warum musste man den Staat Israel neu gründen? Also der Stammvater Jakob hatte 12 Söhne. Nach ihnen wurden die 12 Stämme Israels benannt. 10 dieser 12 Stämme wurden umgesiedelt und zerstreut. Nach wechselvollen Jahrhunderten, in denen die verbleibenden zwei Stämme Israel immer wieder von anderen Völkern beherrscht wurden, wurde das Ende des eigenen Staates mit der Besetzung Israels durch die Römer im Jahr 66 vor Christus eingeläutet. Die Israeliten lebten von nun an auf der ganzen Welt verstreut. Vor etwa mehr als 100 Jahren bildete sich eine Bewegung von Juden, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, wieder einen eigenen Staat zu bilden. Man nennt diese Bewegung Zionismus, weil die Juden in jedem Land, in dem es sie gab, nur eine Minderheit darstellten, wurden sie häufig verfolgt und ausgegrenzt. Man nennt dieses antijüdische Verhalten auch Antisemitismus. Gerade Ende des 19. Jahrhunderts hatten die Juden in Deutschland und Österreich wieder besonders stark unter Antisemitismus zu leiden. Und auch in den 1920er Jahren flohen viele Juden wieder zurück zu ihrer Heimat, Palästina. Erlaubt wurde ihnen das von Großbritannien, das Palästina seit dem Ersten Weltkrieg im Auftrag des Völkerbundes verwaltete. Als Großbritannien dann in den 1930er Jahren die Verwaltung Palästinas an die Vereinigten Nationen zurückgegeben hatte, rief David Ben-Gurion am 14. Mai 1948 die Unabhängigkeit des Staates Israel aus. Aber bis heute herrscht kein Frieden zwischen Israel und seinen Nachbarn. Über dieses schwierige Thema werden wir gleich sprechen. Jetzt darf ich mal begrüßen hier bei uns Robert Lasser, der heute hier den Weg nach Graz gefunden hat, um uns ein Interview zu geben. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Und wir beginnen gleich mit dem Interview, also dieses polarisierende Land, das steht heute hier im Fokus bei Radio Auslandsdienst. Und wenn wir gleich einmal beginnen, ganz am Anfang, würdest du eigentlich deinen Gedenkdienst, wenn du ihn jetzt machen müsstest, noch einmal in Israel machen? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht, weil wenn ich nochmal einen Gedenkdienst mache, würde ich mir, glaube ich, wieder irgendwas Neues aussuchen. Weil ich schon dort war. Aber wenn die Frage so gestellt ist, ob ich froh bin, dass ich es dort gemacht habe, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer wieder mal zurückgefahren. Also regelmäßig. Und generell, wie war das so am Anfang? Jetzt sagen wir mal so, gehen wir mal ganz zurück. Du hast 2011 deinen Gedenkdienst absolviert. Wie war das jetzt ganz am Anfang, wo du quasi nach der Vorbereitungsphase dann dorthin quasi entlassen wurdest sozusagen, ja, in deinem Gedenkdienst. Wie war das am Beginn? War das leicht, sich zu orientieren, sich zurechtzufinden? Warst du das erste Mal in Israel? Ich war das erste Mal dort und habe eigentlich null Kontakte gehabt, bis auf ja, einen Zettel, wo die Adresse von Yad Vashem drauf gestanden ist. Und bin ein paar Wochen vorher angereist, um ein bisschen zurechtzufinden. Muss sagen, es ist eigentlich alles ganz leicht vonstatten gegangen, habe ein paar Tage mal im Hostel geschlafen und dann bald mal meine erste Wohnung gefunden und bald mal Leute kennengelernt. Also es war relativ unkompliziert und einfach. Das heißt, du hast leicht den Weg hineingefunden. Ja, genau, kann man so sagen. Und wie war das so mit der Wohnung? Du hast gesagt, du hast kurz im Hostel geschlafen. Hast du dann fixe Wohnung gehabt in Jerusalem? Allein oder war das so? Nein, es war so, ich habe ein paar Tage im Hostel geschlafen und dann ziemlich bald mal übers Internet eine Wohnung für, also Zwischenmiete für einen Monat oder so gefunden gehabt. Die war ganz cool, die war beim Schuk, also beim Markt in Jerusalem. Dort bin ich circa einen Monat geblieben, bis ich dann mit einem Freund, den ich unten kennengelernt habe, dann zusammen eine WG gegründet habe. Und dort bin ich dann quasi bis zum Schluss geblieben. Wenn man jetzt so sagt, Israel ist ein Land, also es ist ja, sagen wir mal so, ja ein sehr spannendes Land, aber auch ein sehr problematisches Land, ja, was eben politische Verhältnisse anbelangt. Gab es da einen bestimmten Grund, wieso du Israel gewählt hast, aus den ganzen Stellen, die der österreichische Auslandsdienst anbietet? Das werde ich öfter gefragt. Warum genau Israel, muss ich sagen, hat es keinen bestimmten Grund gegeben. Das hat eigentlich so ausgeschaut, dass ich halt mal zu einem von den Vorbereitungstreffen vom Auslandsdienst gegangen bin und dann so eine Liste in die Hand bekommen habe mit den ganzen Stellen. Und mir wurde eigentlich gesagt, ja, nimm das mit nach Hause und überlegst dir und dann beim nächsten Mal sagst du uns Bescheid, wo du hin willst. Und das war mir ein bisschen zu mühsam. Dann habe ich mir gesagt, nein, das machen wir gleich und habe halt mal durchgeschaut. Und bin dann irgendwie bei Jerusalem hängen geblieben, weil es recht interessant geklungen hat. Habe jetzt nicht so viel vom Land gewusst, von der Geschichte ein bisschen, aber jetzt nicht speziell. Und habe einfach gesagt, ja, wieso nicht, gehen wir nach Israel. Es war eine spontane Entscheidung. Ja, so innerhalb von 2 Minuten. Und, also wie man merkt, hast du also die Zeit auch gut genossen. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, ja. Und da gehen wir gleich, wir haben ja früher die landschaftliche Vielfalt besprochen des Landes. Hattest du da viel Zeit, das alles kennenzulernen? Warst du da viel unterwegs? Ja, man muss halt wissen, dass Israel ein verdammt kleines Land ist. Also es ist auch ziemlich einfach rumzufahren und sich das ganze Land anzuschauen. Weil die weiteste Entfernung ist, wenn du mal vor allem in Jerusalem bist, da fährst du nirgends länger als 3-4 Stunden hin im Grunde mit dem Bus. 4 maximal. Und ja, da gehen sich schon einige Touren aus und habe eigentlich, ja, habe so ziemlich die ganze Breite vom Land abgeklappert, von Galiläa bis runter nach Elat. Und was hat dir da besonders gefallen? Jetzt haben wir mal so, also die Unterschiede, weil also ich war, muss auch sagen, war 2012 und dieses Jahr in Israel. Und was mich besonders begeistert hat, waren diese Unterschiede zwischen Tel Aviv und Jerusalem, weil die irgendwie so wie Tag und Nacht sind. War das für dich auch so? Oder? Ja, es gibt ja auch, gibt es ein bisschen ein, wie sagt man, es ist ein Clinch zwischen Leuten aus Jerusalem und aus Tel Aviv. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich in Jerusalem gestartet bin, aber ich bin da schon eher der Jerusalem-Typ, bin viel lieber in Jerusalem gewesen und ja, hier und da nach Tel Aviv gefahren, um ja, irgendwelche Sachen zu machen, Freunde zu treffen. Aber im Großen und Ganzen hat mir eigentlich Jerusalem schon noch um einiges besser gefallen als Tel Aviv. Was war da der Hauptgrund? Der Hauptgrund? Was macht Jerusalem besonders als Stadt? Deiner Meinung? Es ist einfach eine sehr ruhige Stadt irgendwie. Sehr, sehr entspannt, wenn man sie mal kennengelernt hat. Und keine Ahnung, Tel Aviv war mir immer ein bisschen zu, nicht zu stressig, aber zu aufgesetzt. Vor allem die meisten Leute, die nach Tel Aviv ziehen, jetzt nicht in Tel Aviv geboren sind, es ist so ein bisschen eine aufgesetzte Maske. Ja, ich bin jetzt in Tel Aviv und alles ist so cool und wir haben die ganzen hunderte von Clubs überall. Und ja, das hat mir nicht so zugesagt. Also du warst eher ein Fan von Jerusalem. Ja, genau. Also wie gesagt, beschaulich, ich war dieses Jahr nach Ostern, eine Woche nach Ostern dort und da war eben das orthodoxe Osterfest und ich muss sagen, ruhig war es alles andere, also ruhig dann ja, natürlich. Ja, hast du ja super Zeit ausgesucht. Also zu den ganzen religiösen Feiertagen hält man sich mal von Altstadt dazu sowieso mal grundsätzlich fern, weil da kommen einfach Flutwellen von Touristen und Pilgern entgegen. Das hält ja kein Mensch aus. Warst du am Toten Meer? Des Öfteren, ja. Also das Tote Meer war eine meiner Lieblingsgegenden in Israel. Und ja, kleiner Tipp für alle, die mal in Israel sind, vor allem im Sommer, fahrt nicht tagsüber zum Toten Meer. Das wird, glaube ich, jeder bereuen. Also es ist vor allem ganz schön, in der Nacht hinzufahren, so nach Sonnenuntergang oder später gegen 10, 11 Bus runterzunehmen und die Nacht am Toten Meer zu verbringen. Ein bisschen im Wasser rumschweben und dann halt am Morgen, bevor halt die massive Hitze wiederkommt, wieder abzuhauen, weil es hat dann schon teilweise, keine Ahnung, 45 Grad im Schatten. Ich war im August dort. Also. Ja. Ich habe den Fehler auch einmal begangen, im Hochsommer da mal tagsüber runterzufahren und ja, bin dann mit Brandblasen auf den Füßen wieder zurückgekommen. Generell gehen wir mal zu ganz praktischen Dingen. Wie ging es dir mit der Sprache, mit dem Hebräischen? Hast du das vorher schon gelernt gehabt? Oder? Ich habe vorher gar nichts gelernt gehabt. Ich habe dann aber ziemlich bald mal einen Ulpan angefangen, also einen Sprachkurs. Für circa ein halbes Jahr oder ein bisschen länger. Und man muss einfach sagen, das Neuhebräisch ist eine sehr einfache Sprache. Sehr simpel aufgebaut. Vor allem, wenn es einfach um die Basics geht, mal in den Sprachfluss reinzukommen. Und ja, die Sprachkurse, ich meine, Israel hat ziemlich, wie sagt man, viel Erfahrung damit, neuere Einwanderer jetzt an die Sprache beizubringen. Deswegen sind diese Kurse auch ziemlich gut aufgebaut, pädagogisch. Mhm. Und ja, wenn man, keine Ahnung, unterwegs ist mit Taxifahrern, Falafelverkäufern, musst du einfach irgendwie sprechen und ja, dann kommt man schon irgendwie rein. Also es war relativ einfach, die Sprache zu lernen. Okay. Und das war auch kein, sagen wir mal, auch die Schrift war kein Problem, weil für mich wirkt immer die Schrift ein bisschen abschreckend, weil das einfach natürlich ganz eine andere ist, wie die wir verwenden. War das deiner Meinung leicht zum Lernen, die Schrift? Naja, das Alphabet oder die Schrift ist nicht sehr einfach, sage ich mal so. Also mir ist immer so vorgekommen, wenn du ein Wort liest und du kennst das Wort nicht, dann hast du keine Ahnung, wie man das aussprechen würde. Von dem her, ja, man kommt zurecht, man kann einfach die wichtigsten Sachen lesen auf Schildern, was weiß ich, aber es ist nie auf so ein Level gewesen, dass ich jetzt wirklich, keine Ahnung, Zeitungsartikel lesen könnte oder wirklich mal ein Buch in die Hand nehmen. Das heißt, es wäre mehr sprachlich sozusagen. Ja. Und jetzt gehen wir da gleich weiter, und zwar, wir haben bereits besprochen über den Unterschied zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Und Robert, was ist jetzt deiner Meinung, sagen wir mal, was würdest du Touristen, die das erste Mal in Israel sind, empfehlen? Wohin sollten sie auf jeden Fall gehen? Also so klassische Israel-Rundreise, wenn man nur hinkommt, oder? Ja, also Freunde, die mir immer fragen, was sie machen sollen, wenn sie nach Israel fahren, schlage ich meistens vor, dass man mal in Jerusalem startet. Und je nachdem, wie viel Zeit man halt hat, dann mal für einen Tag oder für eine Nacht oder wie auch immer mal zum Toten Meer fährt, klassisch. Auf jeden Fall in die Westbank rein und mal Ramallah oder nach Nablus sogar rauffährt. Das sind auch wunderschöne Städte. Und dann einfach so einen Kreis zu ziehen, so von Jerusalem in Norden rauf, bis in Golan rein, See Genezareth, vielleicht Nazareth, dann über Akko und die Küste wieder runter, vielleicht Haifa und Tel Aviv. Wobei, ja, kommt halt drauf an, was man haben will. Ob man einfach einen kulturellen Urlaub machen will und einfach nur viele Kirchen und Museen sehen will oder ob man mehr wandern gehen will. Ja, es kommt immer drauf an, was für Präferenzen man hat. Und Baden geht natürlich auch. Vier Meeren, oder drei Meeren, ja. Da ist ja alles möglich eigentlich. Wenn man das Tote Meer als Meer zählt, ja. Na, sag mal, es ist ein Meer. warst du eigentlich in Eilat? In Eilat war ich auch, glaube zweimal. In Lignano, Israel sozusagen. Ja, es ist eine arge Sommermetropole. Also da ist so ein richtiger Sommerbadeurlaub am Strand liegen bei 40 Grad. So davon abgesehen, außer man will halt, keine Ahnung, Party machen, hat jetzt Eilat jetzt nicht sonderlich viel zu bieten. Ist ganz cool, wenn man Ausflüge in die Wüste machen will. Das geht ganz gut. Oder so Buggy-Fahrten, Kamelreiten, was dann immer in den Sinn kommt. Was auch gut ist an Eilat, ist ein guter Ausgangspunkt, um nach Jordanien zu fahren und mal Petra zu sehen zum Beispiel. Warst du in der Wüste? Ich war in der Wüste, ja. Hast du auch übernachtet? Ja. Wie war das? Ja, wie es halt in einer Wüste ist. Also ich habe Wüsten extrem gern. Bin nicht nur einmal in der Wüste gewesen. Es ist halt für mich halt eine wunderschöne Landschaft. Vor allem extrem ruhig. Tagsüber ist es halt bratenteiß, muss man halt schauen, wie man irgendwie den Tag übersteht. In der Nacht teilweise erfriert man fast. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant und vor allem ruhig und hat schönen Sternenhimmel und ja, ist entspannt. Also würdest du das auch empfehlen, wenn man in Israel ist, dass man einmal in die Wüste fährt sozusagen? Ja, die Negev kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Vor allem, wenn man sich ein bisschen so auf den Süden konzentrieren will, dann kommt man sowieso notgedrungen durch die Wüste. Also kann man sich schon mal eine Nacht einschieben, auf jeden Fall. Eine ganz andere Frage, also gehen wir mal über zum Alltäglichen, das heißt das Leben dort, wie hast du das erlebt und so weiter. Wie ging es dir jetzt da generell mit den jüdischen Feiertagen? Das heißt, hast du vom jüdischen Leben Skype, der, wie wir gehört haben, über 70% Juden natürlich in Israel. Hast du davon was mitgekriegt? Ich nehme an, natürlich. Und was, wie war das für dich, diese Erfahrung mit einer anderen Religion? Es ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich habe man hat ja relativ viele religiöse Feiertage in Israel, so, die laufen so in der, wie sagt man, Feiertagssaison so einen nach dem anderen durch. Und die meisten meiner Freunde sind Israelis gewesen und mein Mitbewohner zum Beispiel ist ultraorthodox aufgewachsen. Das ist dann irgendwann aus der Community ausgestiegen, aber dann ist trotzdem nur so ein bisschen die Lust da, dann wirklich die Feiertage dann trotzdem mit ein paar Freunden zu feiern und oder bei Familie eingeladen zu werden. Da bin ich schon öfter mitgenommen worden. Und es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, wenn du da sitzt und dann laufen mal die ganzen Gebete durch und keine Ahnung, auf was man alles aufpassen muss, aber so bei mir war es immer eine relativ ungezwungene Atmosphäre. Liegt natürlich auch daran, dass in die wirklich extremen Communities wird die auch niemand mitnehmen, weil die sowieso niemand essen wird zum Beispiel. Aber also bei uns war es einfach immer so ein bisschen zwanglos zusammensitzen. Also. Und jetzt eine Frage, also als Israel-Urlauber war es für mich beides mal ein großes Problem, dass am Schabbat kein öffentlicher Verkehr stattfindet im Land. Ja? Noch schlimmer war es, da wir Schabbat plus Feiertag gehabt haben. Das heißt, das war irgendwie nicht so optimal. Aber wie ging es dir damit? Hast du da andere Varianten gefunden? Oder? Ja, also am Anfang war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vor allem, ich habe nicht direkt im Stadtzentrum gewohnt. Ich habe eher in der Nähe von Yad Vashem, ein bisschen an der Stadtgrenze, meine Wohnung gehabt. Und da stellt man sich halt immer die Frage, wie kommt man in die Stadt, fahre ich überhaupt in die Stadt und wie komme ich wieder zurück? Ich habe dann einfach oft Auto gestoppt und das ist recht gut gegangen, vor allem tagsüber und dann auf Nacht wieder Taxi oder zu Fuß. So was anderes bleibt dann nicht übrig oder man bleibt in der Stadt und wartet, bis der Schabbat vorbei ist. Das heißt, das ist so doch für dich auch eine Umstellung gewesen. Auf jeden Fall, ja. Vor allem, es geht halt wirklich gar nichts. Also es ist halt nichts offen, außer, ja, die Bars haben offen, aber sonst fährt kein Verkehr, es haben keine Geschäfte offen. Muss man halt irgendwie damit zurechtkommen. Aber man gewöhnt sich auch relativ schnell daran, muss ich sagen. Und einkaufen, wie war das für dich, die Erfahrung? Also generell gibt es da große Unterschiede zu hier. Weil warst du zum Beispiel an diesem Markt da in Jerusalem oder hast du eher im Supermarkt eingekauft? Nein, ich war oft am Markt. So sehr oft. Weil der Markt generell ist einfach sehr schön. Ist einfach immer wieder. Auch wenn ich nichts gekauft habe, bin ich gern durchspaziert. Super viel am Markt und ja, Supermarkt. Im Grunde unterscheidet sich es nicht viel von uns. Generell das Leben in Israel ist sehr, sehr europäisch geprägt. Wie sieht es mit der Küche aus? Gibt es da Spezialitäten? Also gibt es etwas, was dir voll geschmeckt hat, was du das erste Mal da kennengelernt hast in Israel? Worauf ich ein bisschen hängen geblieben bin, es ist dann eher so zum Frühstück zuzurechnen, so Shakshuka. Das ist ein Tomatengericht quasi, mit ein bisschen Paprika, Gemüse, gut gewürzt und dann wird ein Ei draufgeschlagen, bis es stockt und dann wird es so serviert, meistens in so einer kleinen Pfanne. Ja, es schmeckt vorzüglich, also es hat sich bis heute meiner Frühstückskarte in Österreich durchgezogen. Ja. Und Falafel, das haben wir das? Ja, die Wurstsemmel Israels. Genau, so ist es nämlich, das ist die Wurstsemmel Israels. Die sind einfach allgegenwärtig, also du hast überall Falafelläden. Ja, isst man halt, schmeckt gut, also man kriegt auch extrem gute Falafel dort, natürlicherweise. Aber ja, es ist einfach das klassische Fastfood. Es wird einfach gegessen und da ist allgegenwärtig wahrgenommen. Eine Frage noch jetzt zum Leben in Israel. Es ist ja so, vor ein paar Jahren gab es diese, ich glaube es war 2012, wo du dort warst, ich bin mir nicht sicher, wann das genau war, gab es diese sozialen Proteste, für die hohen Lebenskosten, die es gibt. Also die Währung ist ja der Schekel und da gibt es sehr hohe, sagen wir so, also die Lebenserhaltung ist ja hoch. Wie ging es dir damit? Hast du, war das in deiner Zeit? Ja, also es hat angefangen im Sommer 2011, wo vor allem diese Protestcamps gestartet in Tel Aviv und sich dann aufs ganze Land ausgebreitet hat. Ja, natürlich hat man es mitgekriegt. Es sind massivst viele Menschen auf die Straße gegangen oder haben sowieso auf der Straße gelebt, also in Zelten einfach in die Parks besetzt. Wie ich das miterlebt habe, ja, ich bin bei einigen Demonstrationen dabei gewesen mit Freunden. Aber wie es halt so oft ist, sobald die Uni wieder anfängt, dann schwappt es halt ab. Keiner hat mehr Luft. Das ist ein bisschen im Sand verlaufen. Geändert hat sich nicht viel, klassischerweise, wie halt überall. leider. Aber also es ist schon nach diesem Sommer 2011 ist schon auch, wenn man mit Menschen gesprochen hat, schon stärker rüberkommen, einfach die Unzufriedenheit mit allen und das ist ein höhere Protest oder eine stärkere Protestkultur entstanden dadurch. Und wie ging es dir mit diesen hohen Lebenserhaltungskosten? Naja, also für mich selber, ich muss sagen, das hat sich dann nicht sonderlich von Österreich unterschieden. Also kommt drauf an, die Wohnungskosten waren sehr hoch. Dafür hat man halt bei einem Lebensmittel ist man recht billig durchkommen, wenn man es wirklich bewusst billig gehalten hat. Aber unterm Strich kann man sagen, ist mit dem Leben in Wien vergleichbar zum Beispiel. Okay. Bevor wir eine musikalische Pause machen, ist jetzt der Markus dran mit unserem Standardblock Auslandsdienst und er wird dann auch noch über die Erfahrungen Roberts sprechen, die er so gemacht hat bei der Vorbereitung des Auslandsdienstes. Markus, bitte. Ja, nun einmal zum allgemeinen Teil. Der Auslandsdienst kann als Ersatz für den Zivildienst bzw. für den Wehrdienst absolviert werden. Er dauert insgesamt 12 Monate. Es gibt auf allen Kontinenten Einsatzstellen in Europa, Asien, Afrika oder Amerika. Man kann dann, je nach Interesse, sich für einen Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienst entscheiden. Nun zuerst zum Gedenkdienst. Der Gedenkdienst befasst sich in erster Linie mit den Opfern des Nationalsozialismus. Gedenkdiener arbeiten in erster Linie an Holocaust-Gedenkstätten und Museen. Und nun zum Sozialdienst. Der Sozialdienst gliedert sich in 3 Aufgabenbereiche. Der erste Bereich sind die Bildungsprojekte. Sie befassen sich zum Beispiel mit der Betreuung von Schulkindern. Der zweite sind die Umweltprojekte und die befassen sich eben mit der Bewusstseinsförderung. Und dann gibt es noch die medizinische Betreuung und da geht es um die Organisation von Fortbildungskursen und um Organisationen von Krankenstationen. Und nun zu guter Letzt der Friedensdienst. Die Friedensdiener arbeiten an Projekten, die der Sicherung des Friedens in Kriegsgebieten gewidmet sind. Man versucht Menschen zu unterstützen, um in Frieden leben zu können. Und nun zum Aufbau und zur Mitarbeit im Verein. Der gesamte Verein arbeitet auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Arbeit wird freiwillig von denen erbracht, die ins Ausland gehen wollen. Oder von denen, die schon den Auslandsdienst geleistet haben. Auch bei der Mitarbeit kann man auf seine persönlichen Interessen eingehen. Es gibt verschiedenste Aufgabenbereiche, zum Beispiel im PR-Referat oder im Übersetzungsreferat. Und außerdem lernt man auch einiges dazu. Zum Beispiel, wie man sich Dinge einteilt, wie man Konferenzen hält, man lernt zu hinterfragen und auch Reisen zu organisieren. Weiters ist ein wichtiger Teil des Vereins die Mittwochskonferenzen. Diese finden alle 2 Wochen statt, jeden Mittwoch, und zwar von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Und bei jeder Konferenz gibt es einen Gast und einen Schwerpunkt. Weiters gibt es dann noch die Landesreferatstreffen und die finden einmal im Monat statt. Nur einen kurzen Hinweis von mir zu den Mittwochskonferenzen. Ich kann dir bereits ankündigen, dass am 11. November, das ist jetzt in 2 Wochen, wie immer zu unserer Zeit um 19.30 Uhr, sich eine spannende Mittwochskonferenz ergeben wird mit der Universitätsprofessorin Karin Schmidt-Lechner, die sich spezialisiert hat auf das Forschungsgebiet der Frauen im Zweiten Weltkrieg und auch im Ersten Weltkrieg. Das heißt, wie ging es nicht nur den Frauen, sondern auch generell den, sagen wir unter Anführungszeichen, kleinen Mann im Krieg? abseits der großen politischen, der politischen Geschichte, die man sonst immer lernt. Wird, glaube ich, sehr interessant, kann ich euch nur sehr empfehlen. Wie gesagt, am 11.11. ist diese Mittwochskonferenz gerade für alle, die aus der Steiermark sind, sicherlich eine super Sache, da auch mehr über regionale Geschichte zu erfahren. Ja, wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch einfach bei uns. Wir haben eine Facebook-Seite, Radio Auslandsdienst, da könnt ihr uns schreiben oder besucht einfach unsere neue Homepage, die gerade herausgekommen ist, www.auslandsdienst.at. Und jetzt zu dir, Robert. Wie hast du eigentlich davon erfahren, dass es den Auslandsdienst gibt? Also ich habe, ja, das muss ich mal nachdenken. ich glaube, ich habe einfach mal, generell, ich wollte nicht zum Bundesheer gehen, das war mal die Ausgangslage. Ja. Und eigentlich war mir ja der Zivildienst da ein bisschen suspekt, so, keine Ahnung, ja, okay, aber jetzt nichts Besonderes. Und habe dann eigentlich einfach mal in Google eingeben, ob man mit dem Roten Kreuz, keine Ahnung, über das internationale Rote Kreuz ins Ausland gehen kann oder so. Und bin dann über einen Auslandsdienst gestoßen, dass das möglich ist. Jetzt nicht in der Form, aber eben, dass es möglich ist, den Zivildienst im Ausland zu absolvieren. Und ja, dann habe ich mich einfach mal gemeldet und bin zu diesem Vorbereitungstreffen gekommen und dann ist das sehr ins Laufen gekommen, mehr oder weniger. Und wie lange hast du dich vorbereitet, auf das du gegangen bist? Das waren circa 2 Jahre, was ich beim Verein mitgearbeitet habe, bevor ich dann nach Israel gegangen bin. Und ja, ich war Landesreferent in Kärnten und okay. Schulreferent. Und ja, so verschiedene Sachen sind dann immer wieder aufgepoppt. Okay, danke. Jetzt gehen wir zu seiner Arbeitsstelle über, und zwar zu Yad Vashem. Offiziell bezeichnet sich im Yad Vashem als eine Gedenkstätte der Märtyrer und Helden des Staates Israel im Holocaust. Der offizielle Titel. Es ist also eine staatliche Einrichtung. Kannst du uns kurz schildern, was ist das Ziel dieser staatlichen Einrichtung? Also das höchste Ziel von Yad Vashem ist, sämtliche Namen von allen 6 Millionen getöteten Juden im Holocaust zu erforschen und den Opfern einen Namen zurückzugeben. Deswegen ist es auch im Namen von Yad Vashem drin. Vashem heißt und Name. Und die ganze Forschung, die in Yad Vashem betrieben wird, wird so ein bisschen nebenbei immer mit dem Hintergedanken geführt, dass wenn man neue Opfer findet, dass die aufgezeichnet werden und ja, den Opfern erinnert werden kann. Und was ist jetzt so generell neben dieser Hauptaufgabe? Gibt es da noch so Nebenaufgaben? Genau, ja, das ist so einfach die ideologische Schirm, der drüber geht, kann man so sagen. Yad Vashem ist eine sehr große Institution, hat verschiedensten Abteilungen vom Museum angefangen, über das Zentralarchiv, zur School of International Holocaust Studies, Videoarchive, die Gerechten unter den Völkern. Kannst du uns kurz erklären, was die einzelnen Bereiche so sind? Ganz genau. Ein Satz vielleicht für unsere Hörer. Also das Museum ist einfach ein umfangreiches Museum, das sich damit mit der Machtübernahme von Hitler 33 bis zum Ende des Krieges quasi durchzieht. Das Zentralarchiv hat sich zur Aufgabe genommen, das umfangreichste Archiv zur Holocaust-Forschung zu sein. Sprich, sämtliche Unterlagen über den Zweiten Weltkrieg und über den Holocaust sollen zentral in Yad Vashem zusammenlaufen und zugänglich gemacht werden. Die International School for Holocaust Studies, oder kurz einfach die Schule, ist vor allem für pädagogische Zwecke, für Workshops zuständig. Und es gibt noch mehrere kleinere Abteilungen. Eine wichtige ist noch die Abteilung für die Gerechten unter den Völkern. Das ist eine Auszeichnung, die Nicht-Juden verliehen wird, wenn sie während des Zweiten Weltkriegs Juden gerettet haben oder geholfen haben. Es ist nebenbei die höchste Auszeichnung, die man in Israel erlangen kann als Nicht-Jude. Und mehrere noch kleinere Abteilungen, aber das sind so die großen, wichtigen Teile von Yad Vashem. Beziehungsweise haben wir auf diesen Museumskomplex, den quasi auch öffentlich zugänglich ist. Was gibt es dort so zu sehen? Was gibt es da zu sehen? Also können wir mal anfangen. Das ist das Museum ist neu eröffnet worden vor, keine Ahnung, ich will jetzt kein falsches Datum, vor einigen Jahren, der ganze Komplex. Und das Museum ist ein Keil, ein Dreieck, der durch den Hügel von Yad Vashem durchgezogen wird, so mit dem Hintergedanken, ist ein Bruch in der Geschichte darstellt, Zivilisationsbruch, und das soll so architektonisch so dargestellt werden. Und man kommt rein und es fängt sofort an mit 1933, mit der Machtübernahme Adolf Hitlers, und zieht sich chronologisch durch bis zum Kriegsende und beschreibt quasi die gesamte Geschichte des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust und der Nazis im Generellen. Hast du im Museum gearbeitet oder warst du in anderen Abteilungen zuständig? Im Museum selbst habe ich nicht gearbeitet. Ich war hauptsächlich im Zentralarchiv eingesetzt. Dort habe ich Nazi-Dokumente archiviert und bearbeitet. Sprich, ich habe die Dokumente auf digitalisierte Mikrofilme bekommen, die ich durch bzw. quer gelesen habe und relevante Informationen rausgesucht habe. Und im Grunde hat sich das darum gedreht, es waren viel Gestapo-Akten, SD-Akten, Kriegsverbrecherprozesse waren auch dabei. Und das hat sich während diesen Jahres immer andere Projekte gegeben, an denen wir gerade gearbeitet haben. Aber hauptsächlich, muss ich sagen, der größte Teil von der Arbeit im Zentralarchiv waren Gestapo- und SD-Akten, die sich um antifaschistischen Widerstand gedreht haben. Also alles von Verhörprotokollen bis, keine Ahnung, Intelligence Services, also Abhörprotokolle, was auch immer, Folterberichte. Was hast du mit diesen Protokollen dann gemacht? Also ich hab quasi die relevanten Informationen kurz zusammengefasst, in ein archivinternes Programm eingetragen, verschlagwortet quasi. Und eben, wie schon früher erwähnt, wenn ich auf einen Namen von Juden gestoßen bin, habe ich so Art Personalakten angelegt, die dann weiter in eine andere Abteilung kommen ist, die dann das überprüft haben, ob wir über diese Person schon was wissen oder nicht. Oder ob diese Person überhaupt jüdisch war. Es ist nur nach einem Gefühl, nach einem Namen gegangen. Also, keine Ahnung. Das ist ganz pragmatisch. Wenn jemand Moshe Hirsch geheißen hat, dann ja, war es recht offensichtlich. Und generell gesehen, gab es da so auch Events, sagen wir mal so, so im Jahreskreislauf, die eben Yad Vashem betroffen haben, Veranstaltungen? Ja, es sind regelmäßig Veranstaltungen, auch kommt immer wieder hoher politischer Besuch, wo ich unten war. Ich glaube, das Größte war, wo der amerikanische Verteidigungsminister nach Yad Vashem gekommen ist. Da wird halt ja alles mal abgesperrt, dann hat man halt mal einen Tag frei, weil unser Büro ist immer vom israelischen Geheimdienst als Basis benutzt worden, um diese Veranstaltungen zu überwachen. Und das sind auch die sämtliche großen Gedenkveranstaltungen zu Gedenktagen wie Yom HaShoah, also der Holocaust-Gedenktag in Israel. Das findet auch immer in Yad Vashem statt. Was passiert genau an diesem Holocaust-Gedenktag? So landesweit auch, also nicht nur als auf Yad Vashem bezogen, sondern wie wird der in Israel gefeiert oder nicht gefeiert, begangen? Ja. Na, ein interessanter Punkt ist, es gibt ganz interessante Videos, die kann man sich auf YouTube anschauen. Man filmt da zum Beispiel eine stark befahrene Autobahn an eben diesem Tag und irgendwann ertönen dann Sirenen. Und das ist die Schweigeminute für diesen Gedenktag. Und sogar auf den Autobahnen bleiben plötzlich binnen Sekunden sämtliche Autos stehen, Menschen steigen aus und dann gibt es eine Schweigeminute und dann geht das Leben wieder ganz normal weiter. In Yad Vashem selbst ist es halt eine riesengroße Gedenkveranstaltung mit Reden, mit Kunstinstallationen, riesengroße Veranstaltung. Gehen wir jetzt zu etwas ganz anderem, das aber thematisch noch gut dazu passt. Und zwar jetzt, sagen wir mal, nach deinem Gedenkdienst, du studierst jetzt in Wien, was? Ich studiere gerade Volkswirtschaft auf der Uni in Wien. Und nebenbei bist du aber für einen Verein tätig? Genau, wir haben mit zwei Freunden vor mittlerweile 3 Jahren oder 4 Jahren den Verein Erinnern Gealter gegründet in Kärnten. Und also es ist ein Gedenkverein. Uns geht es darum, NS-Aufarbeitung im Gealter zu betreiben. Was ist deine Aufgabe bei diesem Verein oder beziehungsweise was habt ihr da schon seither gemacht? Kannst du ein bisschen so erzählen über den Verein? Genau, also wir haben den Verein gegründet und so mit dem Hintergedanken einfach, ja, wir wollen NS-Aufarbeitung betreiben in einem Tal, wie halt in vielen anderen Tälern in Österreich, wo über die NS-Vergangenheit und vor allem über die Opfer nicht gesprochen wird. Gerade in Kärnten. Ja. Gerade in Kärnten, ja. Und wir haben dann begonnen, über einfach nachzuforschen, was ist im Gealter konkret passiert. Und meine zwei Kollegen, Bernhard Gitschterler und der Daniel Jamritsch, die haben dann auch zusammen das erste Buch rausgebracht, Das Gealter unterm Hakenkreuz. Das war im Grunde ist es um die gesamte NS-Vergangenheit vom Gealter gegangen. Das war die Vorbereitung für unsere eigentliche Arbeit. Wir haben uns zum Ziel gemacht, im Gealter ein Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus zu errichten. Weil in so gut wie jedem kleinen Bauerndorf gibt es Soldatendenkmäler und kein einziges Denkmal, das an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Deswegen haben wir auch vor einem Monat oder letztes Monat ist unser zweites Buch erschienen, Ausgelöschte Namen, die Opfer des Nationalsozialismus im und aus dem Gealter. Und hier haben wir uns konkret auf die Opfer spezialisiert. Wir haben jetzt in den letzten 2,5 oder quasi seit wir den Verein gegründet haben, Opfer ausgeforscht, im und aus dem Gealter, sprich Leute, die im Gealter geboren sind und weiß Gott wo umgekommen, in KZs oder in Wien hingerichtet, was weiß ich. Oder auch Menschen, die im Gealter Opfer geworden sind. Und wir haben um die 200 Opferbiografien ausforschen können und haben da jetzt ein Sammelband dazu rausgebracht. Und dazu gibt es auch eine Buchpräsentations-, genau, oder? für die Grazer, vielleicht interessant. Am 10. Dezember ist um 18 Uhr im slowenischen Lesesaal der Uni Graz haben wir eine Buchvorstellung. Also wie gesagt, dieser Termin wird einmal vom Auslandsdienst, vom Landesreferat Steiermark auf jeden Fall besucht. Also jeder ist herzlich eingeladen. Aber vielleicht gibt es noch weitere Interessenten, die jetzt auf diesem Wege davon erfahren und die vielleicht dafür interessieren, was gerade in so einem abgelegenen Tal... Ja, es ist vor allem ganz für manche Menschen wahrscheinlich ganz interessant, wie man mit NS-Aufarbeitung im ländlichen Raum umgehen kann und wie man das angehen kann. Weil man stößt klassischerweise auf sehr viel Widerstand, politisch, aber auch persönlich. Auch heute noch. Auch heute noch. Aber man stößt auch auf viel Hilfe von den Menschen. Aber es ist eine interessante, aber auch anstrengende Arbeit. Und ja, also bei unseren Buchpräsentationen, wir haben mittlerweile schon 3 gehabt, im Gealter, in Klagenfurt und in Wien letzte Woche. Und dort geht es dann auch sehr stark um unsere Arbeit, wie wir das angegangen sind. Also ja. Hört sich sehr spannend an, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir kommen auf jeden Fall an diesem Tag und ich hoffe, dass auch andere Zuhörer heute vielleicht dazu animiert werden, dorthin zu kommen. Und ja, wir sind leider schon am Ende unserer Sendung. Hast du noch was, Markus? Ich bin auch fertig, danke. Okay, wie immer möchte ich natürlich darauf hinweisen, es gibt Radio Auslandsdienst auf Facebook. Wir freuen uns sehr über ein Gefällt mir, die Website www.radio.auslandsdienst.at. Hier gibt es alle bisherigen Sendungen als Podcast nachzuhören, ebenso auch diese Sendung das nächste, also in den nächsten Tagen. Die nächste Sendung findet wie immer in 4 Wochen statt, am 27. November. Und wir wünschen euch alle noch einen schönen Abend und ich möchte mich jetzt vor allem bedanken bei dir, Robert, dass du den Weg aus Wien hierher gefunden hast, nach Graz, und uns dieses spannende Interview über Israel gegeben hast. Ja, ich sag danke. Danke für die Einladung.